Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön, ein Dankeschön. Denn im Danken da ich siegen und im Danken preis ich ihn. Für die Ruhe in der Nacht, für die Sonne, die mir lacht, für die Luft, die mir den Atem gibt. Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön. Denn im Danken da liegt Segen und im Danken preis ich ihn. Für die Freunde, die ich hab, für die Liebe jeden Tag, die aus seiner großen Gnade quillt. Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön. Denn im Danken da liegt Segen und im Danken preis ich ihn. Das Wunder, das geschah dort am Kreuz auf Golgatha, als er starb, damit ich leben kann. Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön. Denn im Danken da liegt Segen und im Danken preis ich ihn. Dafür, dass er auferstand und der Hölle Macht gewandt, dafür, dass er mich hat neu gemacht. Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön. Denn im Danken da liegt Segen und im Danken preis ich ihn. Dafür, dass er heut noch liebt und mir treu zur Seite steht, dafür, dass mich seine Liebe trägt. Sing mit mir ein Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön. Denn im Danken da liegt Segen und im Danken preis ich ihn.